Wie könnte denn ein Bildnis tödlich wirken? Tut es nicht. Möchte doch die furchtbare Schönheit nie betrachten. Lasst ab, es ist verzaubert. Ängstlicher Mann, gib her. Es ist verflucht. Du kränkst mich her, das Bild.